Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama 93. Hallo Thomas. Bonjour Armbanduhr. Ja. Hast du dir eine neue Armbanduhr gekauft oder was? Nein. Ich habe einen schweizerischen Musikpodcast hier abonniert. Und ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber der sagt zur Begrüßung immer, dieser Schweizer sagt zur Begrüßung immer, Bonjour Armbanduhr. Da habe ich gesagt, das mache ich jetzt auch. Naja, okay. Nimm an, dass das irgendwie sowas, so ein typischer Begrüßungsspruch in der Schweiz ist. Ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass diese bekannten Armbanduhr, diese Swatch-Uhren aus der Schweiz kommen, weiß ich nicht. Bonjour heißt ja einfach nur guten Tag. Was das jetzt guten Tag Armbanduhr heißt, weiß ich auch nicht, aber klingt auf jeden Fall gut. Okay, wir wollen heute den kommenden WWE-Pay-Per-View hier jetzt tippen. Ja, wir haben ja heute eine ganz besondere Ausgabe von Dropkick Drama. Ja, ist das so? Die Ausgabe von Dropkick Drama geht ja heute 7 Stunden am Stück in den Pay-Per-View rein. Das ist nichts Besonderes, das haben wir doch immer so, dass es bei dir 7 Stunden geht und am Ende werden es dann ein paar weniger. Mit direkter Live-Berichterstattung während des Pay-Per-Views und einer Nachbetrachtung des Pay-Per-Views am Montag. Also natürlich, ich muss dann gleich nur noch schnell den Livestream einrichten, damit die Zuhörer live da zuhören können. Und dann gucken die nebenbei Over the Limit und nebenbei bekommen sie dann unsere Kommentierung, natürlich. Ja, dann müssen sie sich nicht den Sky-Kommentar anhören. Nö, den englischen generell natürlich. Ne, nee, den auch nicht, weil wir kommentieren ja dann. Ja. Ja. So sieht's ja aus. So, da habe ich hier gerade die Matchcard schon mal vor... in meinen Notizen-App hier reingepackt. Möchtest du noch einen kurzen Rückblick auf die Woche machen, zum Beispiel mit dem US-Titelwechsel? Nein, also ich habe ja mein Wrestlings Weekly, das wird dann, ich glaube, morgen erscheinen oder so. Da kann man das dann nachlesen mit meinen Meinungen. Rückblick machen wir jetzt nicht mehr, das wäre auch etwas zu lange. Also, aber wir haben ja, das müssen wir zumindest dann erzählen, wir haben ja einen Titelwechsel, es gibt einen neuen US-Titelträger. Ja. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Ne, tue ich jetzt nicht. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ganz ehrlich. Bret Hart hat den Titel von The Miz gewonnen. Und es gab ganz viel... Ach ja, Hart Dynasty hat am Ende zigtausend Gegner, Koslov, Regal und so weiter und so fort und Chris Jericho abgewehrt und konnte damit Bret Hart zum Titel verhelfen. Naja, finde ich jetzt nicht gerade so toll. Naja. Ja, also das war nur, weil die Ausgabe von Raw, die war ja in Toronto in Kanada. Und das war im Wesentlichen, damit Bret Hart in Kanada nochmal richtig gut Stimmung hat. Ja. Aber er hat sich sehr darüber gefreut. Aber er ist scheinbar auch sehr körperlich angeschlagen. Also man hat das dann gesehen, als er feiern wollte und auf die eine Ringecke da steigen wollte. Ja, das ging fast nach hinten los. Also da wäre er fast wieder runtergefallen. Gerutscht und nur mit den Knien quasi so auf dieser Seite gewesen. Mhm. Ich habe jetzt rausgefunden, wie man bei den Notiz-Apps bei dem iPod oder iPhone die Schrift verändern kann. Ich hatte aus Zufall entdeckt, finde ich sehr schön. Bei was kann man das? Bei den Notizen? Achso, das habe ich noch nicht gesehen, aber ich benutze im Moment die Notizen gar nicht so viel. Ich benutze die sehr viel. Ich schreibe die Wrestling's Weekly-Ausgaben übrigens auch immer in den Notizen. Die schreibe ich immer nebenbei beim Gucken. Achso. Hau ich die da rein und... Ist der Tipperei zu langsam? Nein, das ist, also ich tippe da jetzt momentan sehr viel drauf, E-Mail-technisch und andere Sachen. Davon her geht das jetzt immer sehr schnell und nebenbei beim Gucken, wenn jemand feiern und so, kann man da immer schnell was eintippen. Das ist ja kein Problem. Davon her ist es sehr praktisch, dann nicht gleich irgendwie Computer oder so anmachen zu müssen. Ja, das kann ich verstehen. Was sagst du denn dazu, dass Kalito gefeuert worden ist? Ja, ich habe letztens, als ich mit hier Familie und Royal Rumble geguckt habe, auch noch gesagt, Kalito, der wird wohl auch nicht mehr lange dabei sein. Davon her, jetzt ist Primo mit Primo wieder zusammen gewesen. Da war das jetzt, dachte ich, okay, da kommt noch mal was. Zumal die als Tag-Team finde ich die eigentlich auch ganz nett. Aber, Pech gehabt. Als Tag-Team sind sie zu Heels gedreht worden. Und dann nachdem Kalito, der ist ja wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, bei der Raw-Sendung so aufgetaucht, dass er nicht kampffähig war. Er muss wohl dann irgendwie, weiß ich nicht, betrunken oder berauscht gewesen sein. Okay. Und dann hat er quasi keine, der ist also nicht durch eine Drogenprüfung gefallen, sondern dem hat man das direkt angesehen und dann haben sie ihm wohl da gesagt, hier, du musst zur, wie nennt sich das, Rehab da? Reha. Du musst in die Entzugsklinik und da hat er gesagt, nee, er hätte keine Probleme, macht er nicht. Ja, das ist auch irgendwie ein bisschen so Blödheit von sich aus, aber naja. Ja, aber es ist konsequent vom WWE, von daher finde ich das an der Stelle vernünftig. Ja, TNA lässt grüßen. Gregory Helms ist jetzt ja auch bei TNA, beziehungsweise wird da jetzt kommen. Ich verfolge TNA ja nicht, davon her kann mir das relativ egal sein. Achso, das wusste ich noch gar nicht. Ja, das hatte ich irgendwie mal gelesen. Er wird wahrscheinlich irgendwo in die X-Division abwandern und da versinken, weil da versinkt ja jeder, den TNA einkauft. Ja. Das ist ja ganz furchtbar. Ich habe gehört, die Dixie Cart hat sich irgendwie mit Mickie James getroffen und Das habe ich nicht also gehört. darauf hindeuten, dass sie eventuell auch zu TNA kommt. Aha, naja. Aber Mickie James hat ja wohl tatsächlich jetzt irgendwie so eine Country-Platte aufgenommen. Ja, wahrhaftig, da stand noch mal was zu im WWE-Magazin, wahrhaftig. Habe ich zwar nicht gelesen, aber egal. Also die scheint das wohl ernsthaft mit der Musikkarriere machen zu wollen. Ja, wenn sie meint. Na, mal Maria hat ja auch eine CD jetzt aufgenommen, die ja auch im Handel Da ist. muss ich mal reinhören. Aber ich glaube nicht, dass sie so gut wie Portugal the Man ist. Sehr unwahrscheinlich. Oder Back in Black von AC/DC. Ja, AC/DC höre ich ja nicht. Zwei der bestverkauften Platten aller Zeiten hinter Thriller. Ja, Thomas, hast du schon die neue drei Fragezeichen? Ich habe die schon, ich habe die auch schon gehört. Ich hatte, ja, ich hatte Kommentare gelesen, so von wegen Hörspiel, der Erzähler, der wäre wohl von der Qualität her ganz schlecht. Und ich habe da mal reingehört und ja, ich habe es ja jetzt auch ganz gehört. Also die Folge an sich ist super mit vier Rätseln und so alten Sachen, die dann ans Licht kommen, Geheimschriften und so. Also die ist wirklich toll. Die gefällt mir wirklich gut. Ein Aber kleiner Minuspunkt, also jetzt nicht so groß. Bei Amazon hat die momentan einen Durchschnitt von 2,5 Sternen, weil die Leute so alle so erzürnt sind. Bei iTunes hat die 4 Sterne im Durchschnitt. Das Wer ist ist denn ein. der Erzähler? Ist das nicht wieder der Fritsch oder haben sie Da, da einen der gewechselt? Erzähler ist der Thomas Fritsch, wie immer. Allerdings ist die Qualität dieser Erzählerstücke und nur die Erzählerstücke. Das, alle anderes ist in normaler Top-Qualität, wie immer. Nur die Erzählerstücke sind in Qualität, als wären die irgendwie, ja, halt mit was nicht gerade so teurem aufgenommen. Also da ist unsere Qualität hier besser. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass die Folge irgendwie dann aufgenommen wurde, als das mit der Aschewolke war und der Fritsch da irgendwo festsaß und das irgendwie per Telefon da so aufgenommen wurde oder irgendwie zugemeldet und so. Oh, das ist aber schlecht. Also das ist Also es nicht klingt nicht professionell, ne? professionell, das ist eindeutig nicht. Aber ich regel mich da jetzt auch nicht so drauf. Also bei Amazon gibt es ganz viele Leute, die nur einen Stern gegeben haben, deshalb. Und nur wegen der sozusagen Erzählerqualität. Ja. Also es geht auch nicht um das, was er sagt, sondern einfach nur um die Tonqualität. Einfach nur um die Tonqualität, also die Folge. Also man kann die auch so genießen, die Folge, ist gar kein Problem. Also ich fand die Folge sehr gut, ich kann sie dir nur empfehlen. Ist wirklich eine schöne Rätselfolge, vor allem weil du ja auch gerne Rätselfolgen magst und ich ja auch durchaus. Ist eine sehr schöne Folge. Wie Ich heißt hatte denn die Folge? die geheime Treppe. Ich hatte die vorher schon mal als Buch gelesen, konnte mich da nur noch so ganz bisschen dran erinnern, also war für mich auch nochmal richtig spannend. Ja, das ist doch schön. Schöne Wie lange Folge. geht die? 67 Minuten. Eieiei, dass die nicht mal wieder die 45er machen können. Ja, das stimmt. Störte hier jetzt aber nicht wirklich. Also es war alles okay. Am Ende hin wurde die Auflösung hätten sie ein bisschen kürzer fassen können, aber das war okay. Ja, die kann ich dann nur empfehlen. Dann habe ich mir noch die neue TKKG-Folge mitgenommen, weil ich die auch gerade gesehen hatte. Die werden momentan auch wieder besser im Übrigen. Also früher mochte ich das ja auch nicht wirklich, aber momentan wird es besser. Die sind, glaube ich, in den 200ern schon, oder? Nee, irgendwas mit 100. Ja, 168, glaube ich. Ja, 168. Auf jeden Fall weiter als drei Fragezeichen, obwohl die später angefangen haben. Ja, das ist richtig. Ja, aber ich habe mal, wie gesagt, diese eine ganz günstige Folge da bei Amazon gekauft, das war nichts. Also das war mir alles zu einfach gestrickt. Da war nichts Interessantes. Ja, wobei das nun auch nicht die beste Folge war. Es stimmt, also TKKG ist eher so realitätsnäher, würde ich mal sagen. Ist nicht so ausgefallen, aber kann man sich gut anhören. Früher hatte ich ja die ersten drei Folgen oder so. Auf Kassette, ja, habe ich, die Genau, liegen da, ja. der blinde Hellseher, die habe ich immer sehr gern gehört. Und Millionendieb oder irgendwie sowas, die erste Folge, weiß ich Oh, nicht mehr. die war auch sehr gut. Das Das stimmt. waren die beiden Folgen, die ich am meisten gehört habe. Und die haben mir auch gut gefallen. Aber danach habe ich mir seltsamerweise dann nie wieder welche gekauft. Wahrscheinlich hatte ich als Kind dann nicht das Geld dafür. Guck mal, da ist jetzt Hulk Hogan als Mr. America im Ring. Ich gucke nämlich gerade nebenbei so ein bisschen ohne Ton. Judgment Day 2003. Ich habe mal wieder gedacht, naja, kannst du mal wieder eine alte DVD rausholen? Ja, wo wir gerade bei alten DVDs sind. Ich habe keine alte DVD rausgeholt. Ich habe mir was Älteres jetzt in Tekke Classic Form geholt. Und zwar zwei Pay-Per-Views aus dem Jahre 2001. Da wurde zum Glück das WWF-Zeichen noch nicht zensiert. das wäre sonst auch recht Mist. Und zwar Eine sind war das. King of the Ring, oder? Nee, was waren das? Ich habe mir Unforgiven und No Mercy aus dem Jahre 2001 in einer Tage Classic Form geholt. Ich habe da vorhin noch kurz mit angefangen, mit den ersten zwei Matches aus Unforgiven 2001. Das war so ein Fatal 4-Way Elimination Tag Team Match mit Dudley Boys, Hardy Boys, Spike Dudley und Big Show und Lance Storm und ist mir gerade entfallen. Die No Mercy, das war die mit Stone Cold Steve Austin gegen RVD gegen Kurt Angle. Genau, und ein Jahr davor, jetzt was ich gucke, ist der Main Event Stone Cold gegen Kurt Angle im Single Match. Also die Unforgiven habe ich nicht, aber die No Mercy habe ich hier jetzt gerade mal in die Hand genommen. Die habe ich. Ja, ich gucke jetzt natürlich die Unforgiven zuerst. Ja. Ja, die fängt schon mal sehr gut an. Da gibt es noch irgendwie Hardcore-Championship-Match RVD gegen Chris Jericho und sowas. Also man merkt schon ganz klar, dass das die guten Zeiten sind. Dann gibt es da ein Handicap-Match mit Booker T und Shane McMahon gegen The Rock. Das sind schon ganz schöne Sachen. Ja, die Judgment Day 2003, was ich bisher so nebenbei geguckt habe, haut mich nicht vom Hocker. Ne? Also 2003 war ja sozusagen das Jahr, wo ich wieder richtig zurückgekommen bin. Ich viel wieder geguckt habe. Da hatte ich ja dann, da fing das ja an mit den DVDs. Da habe ich mir dann die ganzen DVDs bei Amazon bestellt und da habe ich innerhalb kürzester Zeit quasi alle Großveranstaltungen bis Jahr 2003 geguckt. Und da dachte ich, jetzt holst du dir mal eine raus, an die du dich nicht mehr so gut erinnern kannst. Das war diese Judgment Day. Ja, es gab wohl einen Grund dafür. Der Grund dafür ist, die ist einfach nicht so gut, deshalb kann ich mich nicht so dran erinnern. Ich habe ja jetzt beschlossen, mir im neuen Jahr jetzt wieder alle Pay-Per-Views auf DVD zu kaufen. Mir fiel das nämlich letztens auf, als ich mal wieder eine rausgeholt habe, dass es wirklich schön ist, wenn man die alten Pay-Per-Views wieder auf DVD guckt und sich da dann auch schön dran erinnert. Da dachte ich mir, ja, ich habe mir die Royal Rumble im Steelbook jetzt schon geholt, als ich bei Oma und Opa war. Und dann kommt jetzt Elimination Chamber, WrestleMania und so weiter und so fort, werde ich wieder machen. Das ist ganz schöne Sache. Ich hatte schon mal überlegt, als jetzt neulich wieder diese Anzeige von was war das, Silver Visions, glaube ich, war, ob ich mir diese 2009er Box kaufe, wo alle drin sind. Weil das ist ja dann vom Preis her günstiger. Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich bekomme ja immer diese Silver Vision Newsletter, da steht ja mal alles drin. Es gibt auch bald eine neue Undertaker-DVD übrigens. Ja, das habe ich gehört, aber ob die was ist, weiß ich nicht. Ja, die kaufe ich mir auch nicht. Also, aber da habe ich auch schon drüber nachgedacht, das stimmt schon. Das wäre also ganz interessant. Im Moment dann lieber die Großveranstaltung als so Themen-DVDs. Die einzige Themen-DVD, die mich dann interessiert, ist die Bret Hart, sondern die Hart Family. Wegen der Doku. Bei der Undertaker vermute ich, dass wieder keine Doku drin ist, sondern dass es rein Matches sind. Ist richtig. Mich würde die Shawn Michaels noch interessieren. Ich meine, dass da auch eine Doku wäre. Aber nur Matches finde ich dann nicht so interessant. Nee, das stimmt. Also ich weiß nicht. Ich glaube, bei der Shawn Michaels ist auch noch eine Doku. Die würde mich also auch noch interessieren. Ich bin mir aber nicht sicher. Die Hart Family DVD würde mich aber auch noch interessieren. Also die. Ja, gut, bei ihm ist es natürlich so, dass du bei den Matches nie was verkehrt machen kannst. Ne? Nee. Das ist also von daher, die kann man sich dann, könnte man sich kaufen, aber ich, wie gesagt, ich würde mir, glaube ich, eher Pay-Per-Views holen. Ich hatte die Royal Rumble neulich auch in der Hand. Die hatten sie bei Saturn sogar in den DVD-Neuerscheinungen, wo sonst eigentlich nur die Filme und so stehen. Ja, bei Benning hatten sie die auch direkt am Tag, wo die rauskamen. Hat mich überrascht. Also die hatten die. Ich hatte da ja auch noch irgendwas anderes. Ja, diese The National von The National High Violet hatte ich noch gesucht. Die hatten sie da nicht. Aber die Royal Rumble hatten sie direkt an dem Tag bekommen. Und die hast du dann gleich mitgenommen. Was hast du denn bezahlt für Steelbook? 27,99 jetzt für Steelbook natürlich. Ja, das ist ein normaler Preis. Ja, das geht wohl. Ja. Aber die Tag Classic, die hatte ich dann noch entdeckt. Da dachte ich, okay, ja, das klingt ganz gut. Die nehmen wir mit. Die hatten da noch, hatten die noch WrestleMania 2000. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, das war diese lange WrestleMania, wo unter anderem dieses komische DX Tag Team da ist. Die war nicht so gut, wie man erwartet hätte. Ja, das ist auch eine einzelne Tag Classic, also. Ja, weil die sehr lang geht. Die geht ja 4 Stunden oder so. Die hatte ich auch noch in der Hand. Die fand ich enttäuschend, nach dem, was man an Erwartungshaltung hatte. Naja. So ist das. Was ist denn da draußen jetzt los bei euch? Da wird jetzt gegrillt, was? Ja, du, da geht's ab. Das hast du jetzt wahrhaftig gehört? Da habe ich eine Stimme gehört, ja. Das klang so, als wenn es Mira wäre. Ja, das ist richtig. Ja, so ist das. Ja. Ja, was gibt's sonst? mich mal überlegen. Also Kalito gefeuert, Mickey James eventuell zu TNA, Gregory Helms, das hatte ich noch nicht gehört. Oh ja, dann ist demnächst im Juni als Gasthost bei Raw das Filmteam von The A-Team mit Quinton Jackson, der ja bei der UFC ist und in der, ich glaube, in einer oder in zwei Wochen bei dem großen UFC-Pay-Per-View, wo viele erwarten, dass der eventuell sogar eine Million Buys ziehen könnte, im Hauptkampf steht. Da wird wahrscheinlich Vince McMahon gar nicht gewusst haben, dass dieser Schauspieler aus dem A-Team sozusagen in seinem anderen Leben UFC-Kämpfer ist. Bin ich mal gespannt, ob es da irgendeine Referenz zu seiner UFC-Geschichte in der Raw-Sendung gibt. Okay. Das ist ja interessanterweise auch noch eine große Raw, weil das ja wieder eine 3-Stunden-Raw ist. Ja, so könnte sehr interessant werden. So, was gibt's jetzt? Jetzt gibt's hier Kevin Nash gegen Triple H, glaube ich. Soll ich mal sagen, was es bei Judgment Day 2003 gab? Ja, mach mal ruhig. Ja, das ist ja interessant. Also alles sage ich dir nicht, nur mal hier so ein paar herausragende Dinge. Also jetzt gibt es gleich Triple H gegen Kevin Nash, wobei bei Triple H Ric Flair in der Ringecke steht und bei Kevin Nash Shawn Michaels. Und dann gibt es später noch als Hauptkampf ein Stretcher-Match um die WWE Championship zwischen Brock Lesnar und Big Show. Und dann gab es, der beste Kampf war das Leiter-Match um den Tag-Team-Gürtel zwischen Team Engel und Eddie Guerrero und Tajiri. Das war der bisher beste Kampf. Und der Eröffner war Chris Benoit, Rhino und Brian Kendrick, damals noch als Spanky, gegen FBI und John Cena. John Cena zu diesem Zeitpunkt noch als Heel. Das war auch ein gutes Match. Und dann gibt es, hier habe ich die Polen gesehen, in den Extras gibt es auch noch ein älteres Stretcher-Match. Und zwar Andre the Giant gegen Killer Khan. Ich glaube, das gucke ich mir auch nochmal an. Okay. Das war ein ganz schlechtes Match. Jetzt kommt Ric Flair raus. Guck mal, die haben so wenig Material hier bei der Show gehabt, dass die jetzt sogar den Kämpfer und die Leute, die in der Ringecke stehen, alle einzeln reinlaufen lassen, dass sie ein bisschen Zeit schinden können. Also Ric Flair sah in der letzten Impact-Sendung nicht gut aus. Da gab es so einen kleinen Brawl mit Jay Lethal und da waren seine Schläge sehr schwach. Also da hat man ganz klar gesehen, dass es keine echten Schläge waren. Naja, selber schuld, sag ich nur. Ich bin ja im Moment tatsächlich auch an der Grenze dazu zu sagen, dass ich jetzt Impact demnächst mir nicht mehr angucke. Die letzte Impact-Sendung, das war ja wieder so ein Mist. Würde ich dazu raten, also ich vermisse nichts. Also ich gucke jetzt hier alles an WWE-Material, was ich so bekomme, außer ja, so das Vintage Collection noch nicht, aber so alles, was aktuell produziert wird und ist sehr gut. Also ich bereue nicht, Superstars jetzt seit 3 Wochen zu gucken. Also ich habe am Freitag Impact und SmackDown hintereinander geguckt. Und obwohl die SmackDown eher eine schwächere Show war, ja, das stimmt. Bei den anderen SmackDowns war das doch ein himmelweiter Unterschied zwischen Impact und SmackDown. Also da war das richtig ein Genuss, sich nach Impact dann SmackDown angucken zu können. Lass uns jetzt mal anfangen zu tippen, dann können wir auch noch so ein bisschen Fäden zusammenfassen und sowas. Ja, genau. Aber ich wollte noch ganz kurz eine blöde Geschichte bei Impact erzählen. Ja. Also diese Top 10 sind ziemlich albern, die sind unlogisch und so, das bringt alles nichts. Aber es gab eine ziemlich fiese Szene zwischen Desmond Wolf und Abyss. Und zwar waren die da zusammen dann im Ring, aber nicht in einem normalen Kampf, sondern so in einer Streitigkeit. Da ging es ja um diese Frau da von Desmond Wolf. Und dann hat der Desmond Wolf eine Flasche genommen, die an der Ringseite aufgebrochen und hat quasi mit diesem Glas von der Flasche den Abyss dem Arm aufgeschlitzt. Und das sah ziemlich fies aus. Das sah fast so aus, als wenn das echt gewesen wäre. Das könnte auch sein, weil er ziemlich stark dann auch geblutet hat und ich nicht gesehen habe, ob der da irgendwie eine Chance hatte, mit einer Rasierklinge sich zu ritzen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das echt war oder ob das sozusagen manipuliertes Glas war und nicht echt war. Okay. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich fiese Szene. Und das ist natürlich, das können sie nicht im Fernsehen zeigen. Was sollen denn die Kinder, die sich das angucken, denken? Ja, wo wir gerade bei Kindern sind, weil ist ja... Dann das überhaupt auch nicht als schwere Verletzung verkauft hat, sondern der hat dann schlimm geblutet und eine halbe Minute später hat er dem Desmond Wolf einen Black Hole Slam verpasst, als wenn... Ja, bis halt, ne? Also typisches Idiotenbooking von TNA. Typischer Biss. Naja, wo wir gerade bei Kinder und sowas sind, dieses PG-Zeugs bei WWE, es ist wirklich eine schöne Sache, sich jetzt diese alten Veranstaltungen zu gucken, in der Tage Classic-Version, Mit diesem schönen Blut und so, also man freut sich richtig. Ich glaube, wenn WWE jetzt Im irgendwie Blut, das. also du bist aber auch ein bisschen blutrünstig. Ich glaube, das mit dem Imbiss guckst du dir jetzt gleich noch an, so wie ich das. Nee, du. Und wenn du mir da gesagt hättest, sie hätten sich da irgendwie gegenseitig aufgerissen. Nee, nie im Leben. DNA gucke ich nicht mehr, das habe ich mir geschworen, das werde ich nie wieder tun. Und Also wenn die da sonst was Pay-Per-Views, passiert. werde ich schon noch gucken, aber die Impacts da, ich höre ja so viele Podcasts und da reicht mir dann, wenn ich die Zusammenfassung, dass ich da auf dem aktuellen Stand für die Pay-Per-Views bin. Nee, ich glaube, wenn sie jetzt bei Over the Limit im I Quit Match zwischen Cena und Batista Blut einsetzen würden, was ja eigentlich bei so einem Match auch ein Muss ist, ich glaube, dann würde das Publikum ausrasten. Nee, machen sie nicht, ist schon klar. Bei Superstars gab es übrigens ein Match zwischen Goldust und William Regal. Da hatte Goldust so eine kleine Wunde, da kam auch gleich wieder diese olle WWE erst an. Das Match wurde erst unterbrochen und voll albern und so, aber naja. Wie war denn das Match? Weil die beiden sind ja nicht sehr gute Kämpfer. Nichts. Recht langweilig. Hatten nun nicht so viel Zeit und so. Die ersten 10 Minuten der Sendung wurden durch Santino Marella und Wladimir Kozlov gefüllt. Also Superstars war diese Woche recht Mist. Also Superstars habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, in der Anfangszeit die ersten 4 Wochen geguckt. Das habe ich jetzt seit, ich weiß gar nicht, ich glaube in diesem Jahr habe ich das noch gar nicht gesehen. Kann ich dir empfehlen. Also diese Woche war es wirklich nichts, aber die 2 Wochen davor gab es da jeweils 2 sehr gute Matches. Doch, doch, klar. Das kriegst du da alles. Ne? Das ist gar kein Problem. Da musst du nochmal richtig suchen, du. Fernsehkanal suchen. Nee, das ist schon in Ordnung, du. So, Triple H ist jetzt tot und Kevin Nash zeigt nur Elbows gegen So, ihn. wir fangen jetzt an zu tippen, ja? Ja, aber warte mal, es war noch eine Geschichte und zwar wollte ich das gerade sagen, wo du anfingst mit dem Blut, weshalb sie das unter anderem nicht machen werden. Die Linda McMahon ist ja jetzt zur Kandidatin für die Ja, da habe republikanische ich auch Partei gelesen. Da dachte ich. gewählt worden Da und dachte ich, Mist, da wird das jetzt noch kinderfreundlich. Ich hatte ja immer so ein bisschen Hoffnung, dass sie das nicht schafft und dann lassen sie das wieder und dann ist alles wieder gut und dann nehmen sie wieder Blut, aber naja. naja, man muss jetzt quasi hoffen, dass der Gegenkandidat von den Demokraten die Wahl gewinnt und dass sie nicht in den Senat kommt. Weil wenn sie in den Senat kommt, Dann wird, dürfen sie glaube ich, sowas eher gar noch nicht schlimmer. machen. Ja. Ich weiß aber nicht, was sie macht, wenn sie jetzt bei der Wahl nicht in den Senat kommt, ob sie dann gleich die Vorbereitung macht. Ich weiß nicht, wie häufig der Senator gewählt wird, ob das alle 4 Jahre ist, ob sie dann in 4 Jahren wieder antritt und dann bis dahin sowieso auch genauso weiterarbeitet. Bitte nicht. Sie will ja unbedingt politische Karriere machen. Ja, natürlich. Ja, also von daher wird da, denke ich, mit Blut wird da nichts. Aber das muss auch nicht unbedingt sein. Das, was ich, wo ich sage, das möchte ich mir mal wieder angucken, ist One Night Stand. Da gehört sowas natürlich hin, ne? Also wenn du Hardcore-Matches machst. Ja, auch du bei so einem I Quit Match und so, also Last Man Standing, das ging noch, aber I Quit, das ist ein Match, da muss man den Gegner so weit foltern, das mal so auszudrücken, bis der I Quit sagt. Ja, Ich meine, das ist das muss man, einfach. denke ich, auch anders machen. Also ich fand, woran ich mich immer erinnere vom I Quit Match, ist dieses I Quit Match zwischen Rey und Chavo Guerrero, wo Chavo dann Rey mit dem Knie so da eingeklemmt hat. Ja, das war bei SmackDown, das war aber nun auch nicht so fantastisch. Da Wenn ich muss I ich auch Quit jetzt höre, Schuldig denke auch, ne? ich. Ja, das Match selber war vielleicht nicht fantastisch, aber diese Art, wie er die Aufgabe bekommen hat, an die kann ich mich bis heute noch gut erinnern. Deshalb fand ich die dann auch nicht so schlecht. Fantastisches I Quit Match, woran ich dann gleich denken muss, ist von Judgment Day 2005, JBL gegen John Cena. John Cena Blut unterlaufen, das war somit das beste Match an I Quit, was mir jetzt so einfällt. Es gab bestimmt noch einige weitere sehr gute. Aber das ist jetzt so das Beste, was mir einfällt. Ja, ich weiß nicht. Eintritt kann ich mich gar nicht so gut dran erinnern. Es Ich gab dann glaube, noch irgendwas mit Mick Foley und sowas, aber das war alles nichts mehr. gab es nicht mal eins mit 2002 zwischen Triple H und Shawn Michaels, was dann Ja, das gab's. ausging, weil beide am Boden lagen und bis 10 gezählt wurde, oder war das ein Last Man Standing? Nee, das war Soweit dann ja ich kein mich I-Quit. Also es gab mal dieses Three Stages of Hell und dieses Non-Sanctioned, aber ich weiß gar nicht, I-Quit kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, wobei ich da natürlich auch nicht jeden Pay-Per-View gesehen habe in diesem Jahr, ne? Ich Ist halt glaube, das, nicht. an das ich denke, war wahrscheinlich ein Last Man Standing. Das war ein hervorragendes Match. Also da kann ich mich noch erinnern. Und da war es dann wirklich so, dass beide auf dem Boden lagen und halb tot waren und beide dann quasi auf Liegen raustransportiert worden und es war so ein Double Ten Count. Das haben sie eigentlich ganz gut gelöst. Das war sehr Das überzeugend. war das nicht beim Royal Rumble? Das war beim Royal Rumble 2002 das Last Man Standing Match, ja. Das könnte sein, ja. Das habe ich nämlich auch noch auf DVD. Ja. So, wir fangen jetzt Aber wirklich mal an. anfangen zu tippen. Ja. WWE Over the Limit vom 23.05. aus der Joe Louis Arena in Detroit, Michigan. Jeder in Detroit, WrestleMania 23 Joe, grüßt. Moment, wer ist denn Joe Louis? Joe Louis Arena, keine Ahnung. Irgendwas automäßig oder so, ich habe keine Ahnung. Hm? Noch mal ein Brot aufessen, warte mal kurz. Ja. Joe Louis war ein bekannter schwarzer Boxer in den USA. Der ist unter anderem auch, der wurde in, glaube ich, der braune Bomber oder so auch genannt, bin ich mir nicht ganz sicher. Und der war unter anderem für Deutsche ist der ganz bekannt. Der hatte auch zwei Kämpfe, glaube ich, gegen Max Schmeling. Das war damals natürlich sehr kritisch, weil das zur Nazi-Zeit war. Und dann Max Schmeling, der da gegen einen Schwarzen quasi in den USA kämpft, das war natürlich für die Nazi ganz übel. Und dann hatte Max Schmeling ja auch noch, ich glaube, einen Kampf hat er gewonnen und einen hat er aber auch verloren. Und ja, von daher ist Joe Louis auch für die Deutschen ein sehr bekannter Boxer. Dem es wohl später gar nicht mehr so gut ging finanziell. Ja, hat der Max Schmeling dem, glaube ich, auch so ein bisschen unter die Arme gegriffen. Aber nachdem ist dann offensichtlich die Arena da benannt. Mhm. In welcher Stadt ist das? Detroit. Detroit. Diese schreckliche Raw von letzter Woche, das war übrigens ja auch die letzte Veranstaltung in dieser Mellon Arena. Die wurde dann ja abgerissen danach. Weil die Sendung so schlecht war? Nee, generell halt abgerissen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie zu alt war oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall so. Das fiel mir nämlich vor, kam mir das wieder in die Erinnerung, weil Anfang 2001, was ich jetzt gucke, ist nämlich auch aus der Mellon Arena. Aber das ist die Arena in Toronto? Weil ja, ich, Roma, ja, genau. Nee, die ist in Pittsburgh. Glaube ich. Die letzte Raw, die war in Toronto. Das ja, ich meine aber die vor 2 Wochen, die ganz schreckliche. Ah, okay, vor 2 Wochen. Die schreckliche Raw. Diese blöde. Ja, genau, die schreckliche. Okay. Was sagst du denn dazu, wo wir jetzt zu dem Pay-Per-View kommen, dass bei der Ausgabe letzte Woche, also bei der sozusagen Vorbereitung zum Pay-Per-View, das war ja in Kanada und da ist ja John Cena ganz übel ausgebuht worden. Was sagst du denn dazu? Ja, das ist ja normal in Kanada. In Kanada sind die Leute, die Fans ja immer so ein bisschen auf den Seiten von den Leuten, die sonst ausgebucht werden. Das ist ja normal. Das ist jetzt gut oder schlecht für den Pay-Per-View? Das ist für den Pay-Per-View relativ egal. Ist egal, sagst du. Okay. Ja, was sie aber clever gemacht haben, damit Edge nicht zu sehr bejubelt wird, dass sie dann quasi einen anderen Kanadier, den Christian, als Gegner genommen haben. Das fand ich relativ clever gebucht. Sowas kriegt ja TNA nicht hin. Bei TNA kämpft ja Sting, obwohl er ein Heel ist und wird vom Publikum bejubelt, als wenn er ein Face wäre. Das Match zwischen Edge und Christian war übrigens auch das Match der Woche. Das war ein fantastisches Match, das hat 3 Anfüllsterne bekommen. Ja, fand ich auch super. Ja. Die Raw war überhaupt sehr gut, aber wir wollen jetzt wirklich tippen. Bei SmackDown ein besseres Match war, aber fällt mir auch keins rein, ja. Bei SmackDown war dieses Mal wirklich, also das war kein schlechten Matches, aber keins über 3 Sterne. 2-3 Viertel habe ich wohl mal gegeben. Ja. So, wir fangen an mit R-Truth. In der Mitte waren zu viele Kämpfe mit sehr niedrig. Ja, und dann die Peep-Show, also mit Christian und Hornswoggle. Das war, da dachte ich da habe ich mich schon so leicht verarscht gefühlt. Das war ganz furchtbar. Ja. So, jetzt holt sich Kevin Nash den Vorschlaghammer von Triple H. Ja, wir wollen jetzt anfangen, Thomas. R-Truth gegen Ted DiBiase. Da gab es die Story, dass DiBiase die Colons da bezahlt hat, um den R-Truth zu attackieren. Wer weiß warum, man weiß es nicht. Doch, R-Truth. Ah ja, doch, genau, weil Ted DiBiase mal gefragt hat, dass R-Truth da halt so der Virtual-Ersatz für Ted DiBiase wird. Mhm. Und da gab es dann eine Ohrfeige. Von R-Truth gegen Ted DiBiase. Gegen Ted DiBiase. Und in der letzten Raw-Sendung war übrigens der echte Virtual, der ziemlich übel aussah, also der in ganz schlechten Zustand da war, mit bei Ted DiBiase am Ring. Mal gucken, ob er beim Pay-Per-View wieder auftaucht. Mhm. So, wir tippen nach unserem alten Oldschool-Bewertungssystem wieder. Thomas, auf wen tippst du? Das ist ganz einfach zu tippen. Ted DiBiase. Okay, das tippe ich auch. Oh, ich rieche gerade den Grill. Das heißt, es gibt bald Essen. Das ist gut. Jetzt auch 18.30 Uhr. Ich esse jetzt auch mein Käsebrot. Ja, machen Sie das. So, und jetzt ist Triple H durch die Anzeige, durch die Tüten, durch den Tisch da gehauen worden. Da damals waren ja die Tische noch teilweise nicht direkt am Ring, sondern da so ein bisschen weiter oben. Und so ist das hier auch. Ja. Am Entrance-Set, ja. Divas Championship Match. Eve Torres, aktuelle Championess, trifft auf Maryse. Eve hat den Titel jetzt noch nicht so lange. Ich glaube, das war in irgendeiner Fernsehsendung auch sogar mal, wo du den gewonnen hast. Vor nicht allzu langer Zeit. Deshalb tippe ich, dass Eve den Titel behält. Da ist gerade jemand ins Zimmer gekommen. Aha. Oder? Nein, nicht wirklich. Achso, ich dachte, ich hätte was gehört. Ja, ich tippe auch auf Eve. Das kann ich mir nicht. Also, wenn man jetzt schon wieder den Titel wechselt, das wäre irgendwie ganz unlogisch. Jo. Lay Cool ist übrigens das erste Diven-Tag-Team, was mir richtig gefällt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin ja von der Layla im Moment begeistert. Die muss ich ja sagen, die. Ja, ich finde das auch fantastisch. Ist kämpferisch besser geworden, aber die ist auch so vom Drumherum, wie die sich so außerhalb des Rings verhält. Das ist mir schon bei der letzten Live-Show in Hannover auch aufgefallen. Die hat ja überhaupt nichts im Ring gemacht. Die war ja nur so als Begleitung mit, aber wie die da Stimmung gemacht hat und gejubelt hat, da dachte ich schon, also die ist zurzeit in Topform. Und die beiden passen auch gut zusammen. Ja. Also Daumen hoch für Lake Wood. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die haben dieses Prinzip, was TNA mit den Beautiful People angefangen hat, hat WWE quasi übernommen und jetzt aber viel besser gemacht. Also die Idee kommt, glaube ich, von TNA, aber WWE ist in der Ausführung natürlich dann halt besser. Das ist durchaus möglich. Ich habe TNA nie so genau verfolgt, davon her kann ich das jetzt nicht genau sagen. Ja, früher hat es auch. Wobei mir der Name Beautiful People natürlich etwas sagt. Ja, ja, so richtig, richtig Woche für Woche habe ich TNA eigentlich fast nie verfolgt. Nur als der Hogan kam, die ersten Wochen habe ich dann verfolgt, die drei Sendungen, glaube ich, und da hört es dann schon wieder auf. Ich muss mal gucken, ob ich das durchhalte, dass ich sage, ich gucke das nicht mehr. Oder ob ich dann, wenn ich Donnerstagabend nichts anderes zu gucken habe, ob ich dann doch wieder Impact gucke und mich dann ärgere. Donnerstagabend, ich glaube, dann ist auch die Zeit, wo Superstars läuft. Also du könntest auch Superstars gucken. Ja, ich weiß nicht, ob ich das empfangen kann. Ja, musst du mal gucken. WWE Intercontinental Championship. Ich habe mal ganz kurzen Einschub. Es gab neulich wieder, das war jetzt zum dritten oder vierten Mal, der Bruno Sammartino, der legendäre WWE-Wrestler, der war als Gast in dem Podcast von Brian Alvarez und Dave Meltzer. Ja. Und der erzählt dann immer, das ist ein so sympathischer Kerl, der ist ja über 70 Jahre alt und der ist so ruhig und sachlich und der hat sich auch, der hält ja von WWE auch nichts, weil ihm das alles zu viel Show ist und er ist ja so jemand, der das Wrestling noch als Sport damals gesehen hat und der mehr das Sportliche will und nicht diese ganzen Storylines. Mhm. Deshalb hält er von WWE auch nicht so viel. Und dann hat er jetzt erzählt, er hat sich mal 3 Impact-Sendungen angeguckt und da wusste man schon, jetzt fängt er an zu erzählen, oh je, das kann nicht gut ausgehen. Und der hat genau gesagt, was da alles falsch läuft bei Impact, aber der hat das so höflich gesagt, überhaupt nicht beleidigend, das war sehr angenehm. Da hat jemand mal ganz sachlich einfach nur erklärt, warum das alles nichts taugt und warum da alles nichts wird, so wie die das machen. Mhm. Das dürfte sehr lange gebraucht haben, um 3 Impact-Sendungen da zu sagen, was falsch läuft. Also das könnte dann 7 Stunden gegangen sein. Der hat 3 Sendungen geguckt und der hat einfach in 10 Minuten grundsätzlich erzählt, was da nicht in Ordnung ist. Und aber immer so ganz höflich gesagt, aber das ist natürlich nur meine Meinung. Und also so extrem sympathischer Mensch. Mhm. Intercontinental Championship. Drew McIntyre gegen Kofi Kingston, ja, dann gab es ja dieses IC-Tournament, nachdem der Drew McIntyre gefeuert wurde, weil der auf Matt Hardy einschlug und dann von Teddy Long gefeuert wurde. Nächste Woche gab es dann dieses IC-Tournament, im Finale Kofi Kingston gegen Christian. Kofi konnte sich den Titel sichern, dann kam allerdings Drew McIntyre mit einer schriftlichen Bescheinigung von Mr. McMahon, dass er wieder im SmackDown-Kader ist und auch den Titel wieder bekommt und jetzt als nächste, zweite Chance für Kofi Kingston, jetzt wirklich den Titel zu bekommen, gibt's dieses Match. Thomas, auf wen tippst du? Ich tippe auf, jetzt gucke ich mir gerade den Biertrinkwettbewerb zwischen Stone Cold, Steve Austin und Eric Bischoff an. Das ist ja ein Blödsinn. Also das kommt dann also vor, als wenn das direkt aus Impact wäre. Ich tippe auf Drew McIntyre. Ich auch. Das ist eigentlich das einzige Match, wo ich mir nicht so richtig sicher bin mit meinem Tipp. Das könnte auch, weil Kofi schon auch ein bisschen gepusht werden soll, könnte auch anders ausgehen, aber ich glaube, die Fehde soll jetzt erst anfangen, deshalb macht das Sinn, jetzt erst nochmal Drew McIntyre mal wieder gewinnen. auch anders ausgehen. Also da bin ich ein bisschen unsicher. WWE Unified Tag Team Championship. Du tippst auch auf Drew McIntyre, ne? Ja, hab ich ja gesagt. Also haben wir jetzt im Moment alles gleich getippt? Ich glaube bisher ja, ne? Ja, hab bisher schon. Hart Dynasty, also David Hart Smith und Tyson Kidd treffen auf Chris Jericho und The Miz. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, Hart Dynasty haben die Titel noch nicht so lange. Wiederum Chris Jericho und The Miz sind zwei Topstars. Tippe mal auf Hart Dynasty. Ja, ist für mich auch, das ist auch ein bisschen schwierig. Das ist das zweite Match, was ein bisschen schwierig ist. Aber ich bin mir eigentlich auch relativ sicher, dass das noch Hart Dynasty ist. Weil ich vielleicht glaube, irgendwie knapp und dann gibt's da nochmal ein Rematch oder so. Man den sofort den Titel wegnimmt, das nee. Ist dann schon ziemliche Herabsetzung. Ach hier, guck mal, und jetzt gibt es einen Triple Threat Frauenkampf mit Victoria. Mal gucken, ob sie zu dem Zeitpunkt noch vernünftig kämpfen konnte oder ob sie da schon so schlecht war wie heute. Ja. Randy Orton gegen Edge, ein Match, auf das ich mich recht gut freue, nach diesem guten Aufbau mit diesem Pick Your Poison, was mir ja recht gut gefiel. Da freue ich mich ziemlich recht, drauf. Wenn ich mir recht überlege, ist das schon wieder ein Match, wo ich nicht sicher bin am Tipp. Nee, ich dachte gerade auch, Thomas, also irgendwie kann das nicht sein. Da habe ich mich doch versehen, wegen der ersten Matches, weil die sehr eindeutig für mich waren, kommen jetzt doch ein paar. Und das die beiden Hauptkämpfe sind für mich auch sehr eindeutig, aber in der Mitte jetzt sind dann drei Kämpfe, die nicht so einfach sind. Ja, Thomas, dann mach mal hin, du. Du fängst aber jetzt an. Ich habe vorhin mit Drew McIntyre angefangen, jetzt fängst du an. Nein, ich habe gerade mit der Hart Dynasty angefangen, also bist du jetzt wieder an, da wir ja abwechselnd machen. Das ist ja blöd jetzt. Randy Orton gegen Edge, ein Match, auf das ich mich recht gut, recht sehr freue, so. Ziemlich stark. Ein Grudge-Match, ja, was soll man dazu sagen? Freue ich mich drauf. Normalerweise, da es ja noch früh in der Fehde ist, müsste Edge gewinnen, deshalb tippe ich mal auf Edge. Okay. Wenn jetzt das Babyface schon gewinnt, wäre die Fehde irgendwie ein bisschen sehr schnell zu Ende. Dann mache ich hier den Unterschied und ich tippe auf Edge. Das wäre zu groß. Risiko. Ja, man könnte höchstens sonst sowas machen, wenn Orton quasi gewinnt, dass Edge ihn dann nach dem Sieg trotzdem dann nochmal irgendwie zusammenschlägt und dass sie deshalb die Fehde dann weitermachen könnten. Aber ich glaube, das machen sie nicht. Das ist irgendwie, das darf man nicht so oft machen, sonst verliert das dann Reiz. So, ein Match zwischen Rey Mysterio und CM Punk. Wenn Rey Mysterio gewinnt, bekommt CM Punk die Haare ab. Und wenn CM Punk gewinnt, muss Rey in die Straight Edge Society. Ich habe drüber nachgedacht, aber ich tippe jetzt wirklich auf Rey Mysterio. Also ich tippe bei dem Kampf auf CM Punk. Weil ich meine, die Fehde wollen sie bis in Sommer weiterführen. Und dann wäre es jetzt an sich logisch, dass Rey Mysterio dann quasi in die... Das stimmt, zumal Rey jetzt einige Male gewonnen hat, beziehungsweise kurz davor war, aber ich tippe trotzdem mal. Dann haben wir auch mal einen Unterschied. Ja, dann wird das Match wahrscheinlich entscheiden, weil die anderen sind ja relativ eindeutig. Ja. World Heavyweight Championship. Jack Swagger gegen Big Show. Ja, da gab es ja jetzt diesen Aufbau, dass Big Show ein bisschen diese Spots nachgemacht hat und so. Ja, das in der Vorwoche war recht gut, das in dieser Woche, naja. Thomas, wenn... hat mir in der Hinsicht für den Aufbau dieses Matches gar nicht gefallen. Nee, mir auch nicht. Insgesamt war der Aufbau recht, naja. Ja. Thomas, auf wen tippst du? Swagger gegen Big Show. Aufgrund des hervorragenden Promos, was Swagger da stundenlang vor zwei Wochen in der SmackDown-Show gehalten hat, hat er den Sieg verdient und da tippe ich, dass Swagger gewinnt. Ich auch. Also Big Show, das muss auch nicht sein. Wenn Show gewinnt, dann höchstens irgendwie sowas mit Disqualifikation, dass er den Titel nicht kriegt, aber ich glaube, Swagger gewinnt. Ja, ich auch. Ja, der Main Event, John Cena, Batista, I Quit, WWE Championship. Warte mal, ich weiß nur noch nicht, wie Swagger gewinnt, weil diese Gut-Wrench Powerbomb, die kann er ja gegen Big Show nicht zeigen. Nee. Das wird dann interessant, was er da für einen Move bringt. Ein Roller oder irgendwie gegen die Ringecke oder der Referee guckt gerade mal nicht und dann gibt's einen Stuhlschlag oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. WWE Championship I Quit Match Cena gegen Batista, da gewinnt natürlich unser großer Held Cena. Dazu übrigens auch das WWE Magazin, was jetzt gerade bei mir angekommen ist, was in der nächsten Woche auch irgendwann im Laden kommt. Da ist Cena auch drauf, wie er so Ketten da zerreißt. Ja, das habe ich auch im Fernsehen gesehen. Ja, ja. Also Cena, unser Held, gewinnt natürlich. Ja, das gewinnt Cena auf alle Fälle. Und vielleicht ist das ja dann tatsächlich der Ausstieg von Batista, dass Batista hat ja wohl seinen Vertrag dann nicht verlängert und hört er dann irgendwann auf und dass das dann die Gelegenheit ist, wo er wirklich I quit sagt und dann auch wirklich quasi kündigt und damit aus der WWE raus ist, was schade ist. Und das wird für Raw schwierig werden, weil als Bösewicht mit seinen Heel-Promos hat mir Batista hervorragend gefallen. Mhm. Und ist natürlich aber auch nicht immer so. Also diese guten Phasen hat Batista alle paar Jahre mal. Ja, aber jetzt hat er natürlich eine und jetzt ausgerechnet dann in der guten Phase, dass er weggeht. Aber gut, besser auf dem Höhepunkt aufzuhören, als wenn... Ja, als wenn man das macht wie... Wahrscheinlich wird er auch nochmal wieder zurückkommen. Wenn er merkt, dass es mit der Filmerei nicht klappt, dann wird er wahrscheinlich nochmal wieder zurück zur WWE. Wir werden sehen. Ich glaube das. Okay, dann hätten wir den Tipp. Wir haben einen Unterschied. Ja, ich bin mal gespannt, wer gewinnt. Ich habe da schon so Vermutungen. Ja, weil wenn du natürlich auf Rey Mysterio getippt hast und Rey Mysterio gewinnt, gewinnst du. Wenn CM Punk gewinnt, gewinne ich. Ja, das ist natürlich korrekt. So einfach ist das. Macht sich an einem einzelnen Match fest. Ja, das habe ich auch gerade so gesagt. Genau, und das werden wir ja gleich. Wir machen ja die Sendung jetzt so weit durch, bis der Pay-Per-View anfängt. Und dann werden wir das ja gleich berichten. Was glaubst du denn, wird der Opener sein? Der Opener beim Pay-Per-View? Mhm. Warte mal, ich muss nochmal auf die Matchcard gucken. Ich tendiere zum Tag-Team-Match. Das kann durchaus sein, aber das Intercontinental könnte auch sein. Ich muss mal auf die Card gucken. Oder das World Heavyweight Championship-Match. Nein, Quatsch. R-Truth gegen Ted DiBiase könnte sein. Das Tag-Team-Match könnte sein. Das Intercontinental-Match könnte sein. Ja, das könnte alles sein. Mhm. Ray gegen Punk könnte man unter Umständen vielleicht auch da direkt bringen. Es wird interessant, mal sehen. Was ist denn für dich der Kampf, der deiner Meinung nach am besten aufgebaut worden ist? Auch hier muss ich nochmal auf das Ding ins Gucken hier. Ja, Big Show gegen Jack Swagger auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist nun ja auch noch nicht so lange am Gange. Wahrscheinlich Batista gegen Cena, da das nun ja auch schon eine Zeit lang läuft. Rey Mysterio gegen CM Punk geht so. Edge gegen Orton, ja, läuft über einige Jahre, aber natürlich nicht nun so an der, ja, der Main Event, I Quit. Da bin ich anderer Meinung. Aber das wundert mich. Vor allen Dingen, weil du gesagt hast, das geht so. Ich finde den Aufbau nicht fantastisch. Mir fehlt da so ein bisschen... Punk ist eigentlich das Match, was mich am meisten interessiert, was ich finde, was hervorragend aufgebaut worden ist. Mir fehlt da so ein bisschen der Grund, dass es zu dieser Auseinandersetzung überhaupt kam. Natürlich, Punk will alle retten und zum Straight-Edge-Lifestyle bringen und so weiter und so fort. Aber irgendwie, naja, ich weiß nicht. Mir fehlt da so ein bisschen der triftige Grund zu diesem Aufeinandertreffen. Ja, weil CM Punk ist einfach ein guter Mensch. Der möchte einfach, dass die Leute, die wo er sieht, da ist noch eine Chance. Die könnten noch auf die gute Seite wechseln. Die möchte er dann auch darüber ziehen. Und ja, das gefällt mir aber nicht. Genauso gut könnte Cena jetzt als großer Held kommen und irgendwie alle bösen WWE-Stars aus der WWE irgendwie wegbringen oder irgendwie sowas. Das gefällt mir nicht. Da hätte ich ein bisschen mehr gewollt. Nicht wegbringen. Er will die nur sehen, dass sie vernünftig sind. Übrigens, zeigen sie jetzt gerade hier für den Aufbau zwischen Big Show und Brock Lesnar die Szenen, wo Big Show, wo wir gerade über ihn sprechen, Rey Mysterio auf dieser Liege hat und dann den auf der Liege angeschnallt gegen die den Ringpfosten wirft. Aha. Ja, und da sieht man jetzt 3 Wochen später, wie Rey Mysterio wieder aus dem Krankenhaus rauskommt. Mhm. Thomas, ich habe dir versprochen, noch ein kleines Quiz mit dir zu machen, weil ich das immer so toll witzig finde. Ein Quiz. Zu welchem Thema? Wrestling? Nee, zu Zigtausenden. Nee, so Allgemeinwissen. Oh, Allgemeinwissen. Das wird schwierig. So. Zeigen wir das nochmal mit Faye. Ja, fang mal an. Wie läuft das Quiz formal ab, technisch? Muss ich die Antwort so wissen oder kann ich aus fertigen Antworten eine auswählen? Ja, das ist ja das Schöne. Du musst die Antwort so wissen. Ach du Scheiße. Es gibt einfache Fragen, es gibt schwerere Fragen. Ich werde hier mal gucken. Ich habe so ein nettes Büchlein wieder gefunden in meinem Schrank. Sonst hätte es das heute auch gar nicht gegeben. So, Wissen über Menschen und Orte. Das fängt hier einfach an. Wie heißt die Regierungsform, bei der das Volk regiert? Demokratie. Genau, bei dieser Regierungsform wählt das Volk direkt seine Vertreter, die dann in seinem Auftrag Gesetze erlassen. Ja, wir leben ja in einer Diktatur. Ja, natürlich. Ungefähr so. Ach so. Ja. Also schon mal ein Punkt für mich. Gibt es noch eine zweite Frage oder war das schon das Quiz? Nein, ich muss hier gerade nur eben etwas notieren. Achso. Warum? Nee, welches Land erzeugt allein über ein Fünftel allen Weins? Man würde ja denken, Frankreich, aber... Nimmst du das? Es könnte auch irgendwas Überraschendes sein. Amerika oder Südafrika oder Australien oder sowas. Aber ich tippe mal Frankreich. Richtig, Frankreich, das flächenmäßig größte Land Westeuropas. Es hat berühmte Weinbauangebiete, so die Gegend um Bordeaux, das Burgund und die Champagne. Frankreich ist auch für seine Käsesorten bekannt. Da habe ich gerade gegessen, Käse. Ja. Bin jetzt soweit mit meinem Brot fertig. Ich habe jetzt hier noch so ein Food to go. Food today. Ja, den habe ich vorhin schon gegessen. Die sind lecker. Ja, das stimmt. Und gesund. Ja, das auch. Natürlich. Jetzt kommt das Stretcher mit. Sag mal, was in die dritte Frage eigentlich. Erstaunliche Bauwerke. Oh je. In welcher spanischen Stadt steht eine bizarre, unvollendete heilige Familie? Das weiß ich nicht. Da tippe ich einfach mal auf Barcelona. Die schmiedeeisernen Türme der Kathedrale der Sagrada Familie gehören zu den Sehenswürdigkeiten Barcelonas. Die Arbeiten nach einem Entwurf des berühmten spanischen Architekten Antonio Gaudí begannen 1882, sind aber bis heute noch nicht vollendet. Habe ich noch nie gehört, was, aber habe ich dann richtig geraten. Ja, interessant. Naja. Großartige Naturwunder. Wo in Arizona kann man auf ein Maultier Jahrmillionen in die Geschichte zurückreisen? Kann man auf einem Maultier Jahrmillionen in die Geschichte zurückreisen. Jetzt eine Stadt in dem Staat Arizona gesucht? Oder ein Landgebiet oder was ist gesucht? Ja, es ist ein Landgebiet, es ist etwas Berühmtes, man kennt das, also der Name sagt ja schon was. Es ist schon auch so eine Sehenswürdigkeit, eine naturelle Sehenswürdigkeit. Ich weiß es im Moment nicht. Also Phoenix kann es dann nicht sein. Nee, sowas ist das nicht. Ist das irgendwie eine Wüste oder? Nee, Arizona gibt's da irgendwie. Landschaftmäßig. Ja, irgendein Tal oder was, aber ich weiß es nicht. Okay. Im Nordwesten von Arizona liegt ein schluchtartiges Engtal, das vom Fluss Colorado gegraben wurde, der sogenannte Grand Canyon. Er ist bis zu 29 Kilometer breit und reicht 1820 Meter in die Tiefe. Als Tourist kann man hinunterreiten, vorbei an unzähligen Schichten geologischer Geschichte. Ja, das macht Sinn. Tja. Jetzt geht das Stretcher-Match los und die Liege wird jetzt als Waffe von Brock Lesnar gegen Big Show eingesetzt. Aha. Ist schon erstaunlich. Der Brock Lesnar, der hat da so eine Dynamik trotz des Gewichtes. Also da hat die WWE wirklich einen guten Kämpfer verloren. Ja, war nun nicht so mein Favorit. Konnte nicht so viel mit anfangen. Ja. Wann und wo fanden die ersten Olympischen Spiele statt? Fakten aus der Welt des Sports. Ja, auf jeden Fall in Griechenland, ja. In Athen. Aber wann das war irgendwann in der Antike. Also genauer kann ich es nicht sagen. Ja, das lassen wir so. Das ist eine richtige Antwort. Die ersten Olympischen Spiele fanden als eine Art kultisches Festspiel vor über 2000 Jahren im alten Griechenland Olympia statt. Es war nur ein Wettrennen. Andere Disziplinen wie Ringen kamen erst später hinzu. Die ersten modernen Olympischen Spiele fanden 1896 in der griechischen Hauptstadt Athen statt. Ja, da kannst du mal sehen. Interessante Städte. Auf den Trümmern welcher Aztekenstadt wurde Mexico City erbaut? Eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht. Ich müsste es eigentlich wissen, weil ich ja auch alle zwei Wochen immer diesen Lucha Libre Podcast von Brian Alvarez mit dem Dr. Lucha Sims höre. Und jetzt gab es gerade ziemlich viel Interviews auch mit Conan und so, und da kommt natürlich immer viel Mexiko vor. Da müsste es eigentlich mal irgendwo vorgekommen sein, aber ich werde. Fällt es jetzt nicht ein. Kenne ich denn überhaupt irgendeine alte aztekische Stadt. Ja, ich sag mal einfach Aztek. Vielleicht hieß die Stadt einfach Aztek. Die Azteken, die bis 1519 über Mexiko herrschten, hatten ein großes Reich gegründet. Ihre Hauptstadt Tenochtitlan schwamm auf Inseln im Texcoco-See. Mexico City, die Hauptstadt Mexikos, wurde auf ihren Trümmern erbaut. Tenochtitlan? Habe ich noch nie gehört. Leider falsch, du. Ja. Tenochtitlan? Ja, genau. Ah oh, ja, okay. Auch wieder was gelernt. Nochmal was für interessante Städte. Das Brandenburger Tor steht in der Nähe der Ost-West-Linie, die einst eine deutsche Stadt teilte. Welche? Berlin. Ja. Ja, das war ja jetzt einfach. Das weiß ja jeder. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Hauptstadt Berlin geteilt. Erst 1989 fiel die Mauer und Berlin war wieder vereint. In Berlin ist die Mauer gefallen? Ja, ja, klar. Das gibt's ja nicht. Das heißt, man muss dann, wenn man in die DDR will, nicht mehr über die Grenze, oder? Ja, ja. Das ist ja ein Ding. Ja, ja. Teste ja, dein ja. Wissen über die Natur. Sag mal, guckst du denn heute Abend eigentlich auf Wetten, dass? Da kannst du ja dann auch ganz viele neue Fakten lernen. Ich glaube, das tue ich sogar mal. Ich werde das heute nämlich auch mal wieder gucken. Mhm. Hast du gestern eigentlich Fußball geguckt mit Bayern München? Nee, ich gucke keinen Fußball. Gar nicht? Nein, gar nicht. Nur bei WM und EM gucke ich Fußball. Also auf die WM freue ich mich sogar schon. Weil ja demnächst WM ist. Ja. Das war, glaube ich, das einzige Spiel sogar, was ich dieses Jahr so richtig... Nee, das stimmt nicht. Ich habe das Länderspiel dagegen halt, hatte ich auch gesehen. Mhm. Aber das hatte ich mir dann tatsächlich angeguckt. Aber da muss man sagen, da waren die anderen schon ein Stück besser. Welcher große... Hast du noch eine Frage für mich? Nee, ich habe noch einige, du. Ja, mach mal. Welcher große, flugunfähige Vogel legt die größten Eier? Welcher große, was, flugunfähige oder flugfähige? Flugunfähige Vogel legt die größten Eier. Das kann man... Das könnte ein Strauß oder ein Pinguin sein. Können denn Straußen eigentlich fliegen? Ich will die immer nur so über die Prärie laufen. Okay, stell dir mal einen Strauß fliegen vor. Ich kann das nicht. Okay, dann ist das damit, glaube ich, beantwortet. Ja, die größten Eier der Welt legt der Strauß, der größte lebende Vogel der Welt. Ein Straußenei ist etwa 20 cm hoch und wird 1,6 Kilo, so viel wie 30 Hühnereier. Ja, ich esse ja zum Frühstück immer ein Straußenei. Ja, ja, natürlich. Ich hätte auch mal eine Quizfrage für dich. Welche bekannte junge englische aufstrebende Rockband ist auf dem aktuellen Cover des Magazins Der Spiegel abgebildet? Das sind die Beatles, da gibt's irgendein Titelthema, das habe ich auch gesehen, ja. Ja, da habe ich mir nämlich ausnahmsweise mal, als ich das gesehen habe, den Spiegel gekauft. Und das Titelbild ist tatsächlich von dem Zeichner, der damals auch für dieses Album Revolver das Titelbild gezeichnet hat, extra für den Spiegel gezeichnet worden. Das kann man sich für irgendwie 99 Euro als Kunstdruck, da gibt es irgendwie dann nur, weiß ich nicht, ein paar hundert von, kann man sich dort auch bestellen, habe ich aber nicht gemacht. Mhm. Aber die Titelgeschichte selber habe ich noch nicht gelesen, aber es ist eine sehr ausführliche Titelgeschichte. Also geht bestimmt über 20 Seiten oder so. Ja, doch. Oder 10 vielleicht auch. Muss mal gucken hier. Ja, ich kaufe mir natürlich jede Woche den Stern jetzt. Den Stern habe ich diese Woche drauf verzichtet. Ich hatte mir ja die Fernsehzeitung da gekauft mit dem Film und dann habe ich wieder für 14 Tage Programm und dann lasse ich das erstmal weg, weil ich den Stern ja hauptsächlich auch wegen des in der Fernsehbeilage gekauft und habe mir stattdessen mal einen Spiegel gekauft. So, nächste Frage zu Meeresbewohnern. Ja. Meeresbewohner, ja, das kenne ich. Da sind ja Haie, Fische. Ja, Dicke. Das ist natürlich schon mal der Wahnsinn. Stimmt Haie. Es, dass manche Fische fliegen können? Ja, klar, es gibt fliegende Fische. Ja? Ja, ja, klar. Kein Fisch kann fliegen. Der fliegende Fisch kann sich jedoch mit kräftigen Schwanzschlägen aus dem Wasser heben, seine Brustflossen aufklappen und mit ihrer Hilfe ein Stück durch die Luft gleiten. Beim Schwimmen legt er die Brustflossen dicht an den Körper, um den Widerstand zu verringern. Kein Fisch kann allerdings fliegen. Ja, ja, also ganz richtig ist das nicht, aber gut. Wir wollen das mal gelten lassen. So, jetzt liegt Big Show tot auf dem Boden. Wie kriegt jetzt Brock Lesnar den da auf die Liege? Ah, jetzt klappt erstmal die Liege runter. So, mach mal weiter. Also das fliegende Fische gibt es, war die Antwort, ja. Nein. Welcher majestätische Vogel ist das Wappentier der USA? Das ist der Adler. Vermutlich wegen seiner eindrucksvollen Größe und Kraft ist der weißköpfige Seeadler zum Wappentier der USA erkoren worden. Sein weißer Kopf steht in auffälligem Kontrast zum dunklen Körper, sodass er von weitem fast kahl aussieht. Richtige Antwort. Welcher Vogel fliegt jedes Jahr von einem Ende der Erde zum anderen und dann wieder zurück? Es ist eine bestimmte Vogelart. Ich hätte sonst gedacht, alle Zugvögel machen das wahrscheinlich. Nein. Aber dann ist es ja nicht der Zugvogel. Lass mich mal überlegen. Welcher Vogel fliegt von einem... Fliegt jedes Jahr von einem Ende der Erde zum anderen und dann wieder zurück. Weißt du nicht? Ich überlege gerade, ob mir was einfällt. Also ich hätte die Schwalbe. Die Buntfußsturmschwalbe ist der ausdauerndste Wandervogel der Welt. Indem sie von einem Pol zum anderen fliegt, legt sie pro Jahr 35.500 Kilometer zurück. Den kurzen Sommer in der Arktis verbringt sie mit Brüten und Jagen. Dann fliegt sie an den Südpol und verbringt dort einen weiteren Sommer. Das lasse ich ausnahmsweise auch gelten. Ja, da bin ich ja, liege ich ja nicht so weit weg, ne, mit der Schwalbe. Also die genaue Bezeichnung, die hätte ich nie gewusst, aber die grundsätzliche Art habe ich wenigstens gewusst. Wie kam die hochgiftige schwarze Witwe zu ihrem Namen? Schwarze Witwe zu ihrem Namen. Also ich weiß, dass die, glaube ich, die, da die Weibchen, diese Spinnenweibchen irgendwie die Männer auffressen. Und ich nehme an, dass dadurch der Name dann auch entstanden ist, weil die ja dadurch dann Witwe wird, also dadurch, dass sie so quasi ihren eigenen Partner da frisst oder tötet. Und schwarz wahrscheinlich dann wegen der Farbe, ne? Weil die wahrscheinlich schwarz ist. Oder weil sie böse ist, weiß ich nicht. Diese Spinne mit ihrem schwarz schimmernden Körper wird so genannt, weil das Weibchen nach der Begattung häufig das Männchen auffrisst. Das Weibchen ist auch für uns Menschen sehr gefährlich. Ihr Körper ist zwar nur erbsengroß, aber ihr Biss ist 15 mal giftiger als der einer Klapperschlange. Ja, da war ja dann ganz richtig, was ich gesagt habe. Ja. Welches Insekt sieht wie ein verdorrtes Blatt aus und ist so vor Feinden geschützt? Wie ein verdorrtes Blatt. Ja. Das müsste ja dann... Also eine Ameise ist es nicht. Nicht wirklich. Lass mich mal kurz überlegen. Und ist so vor Feinden geschützt. Gibt natürlich Tiere, die sich quasi der Umgebung anpassen können und die dann auch die Farbe wechseln können. Das sind, glaube ich, Chamäleons. Ne? Ja, die sieht aber nicht wirklich wie ein verdorrtes Blatt aus, würde ich sagen. Verdorrtes Blatt könnte eventuell eine Heuschrecke sein. Von der Farbe her. Von der Form natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr die Farbe oder mehr die Form genannt ist. Ich tippe mal auf Heuschrecke. Der Körper der Stabheuschrecke sieht aus wie ein vertrocknetes Blatt, weshalb sie schwer von ihrem Lebensraum zu unterscheiden ist. Sie bewegt sich langsam und wiegend, sodass sie aussieht wie ein Blatt oder ein Zweiglein, das sich im Wind bewegt. Habe ich schon wieder richtig. Ja. Heidenwiede Witzke, ich habe hier heute aber einen Lauf. Zwei leichte Fragen. Wie fängt die Venusfliegenfalle Insekten? Ja, die, also das kann ich dir genau beschreiben. Und zwar hat die so, quasi ich weiß nicht, ob das die Blüten sind, aber die hat quasi so ein Fach und wenn, das ist wie so eine Klappe aus zwei Teilen, oben und unten, und sobald da irgendwie eine Fliege oder was anderes sich unten auf die eine Klappe setzt, schnappt das Ding zu und dann wird die Fliege langsam zerquetscht und zerkleinert, also nicht zerbissen oder so, sondern quasi durchdrücken. Verkleinert. An der Blattspitze hat diese Pflanze... Wir hatten früher auch mal, also Oma und Opa hatten früher auch mal eine fleischfressende Pflanze. Ja, ich hatte hier auch lange Zeit eine rumstehen. Ja. An der Blattspitze hat diese Pflanze zwei in einer Mittelrippe befestigte Lappen mit Fühlborsten. Die Lappen sind normalerweise geöffnet, doch wenn sich ein Insekt draufsetzt und die empfindlichen Borsten berührt, schnappen sie zu. Dann wird das eingesperrte Insekt verdaut und von den Blattdrüsen absorbiert. Bin ich nicht ganz sicher, was jetzt hier passiert ist. Irgendwie, also Brock Lesnar ist jetzt rausgegangen, Big Show ist im Ring, der Ringrichter ist auch noch im Ring. Ich weiß aber nicht, ich habe nicht gesehen, dass der wirklich bis über die Linie gekommen ist. Na, Pech gehabt. Ist Rey Mysterio noch reingekommen? Das ist alles mysteriös. Hat denn jetzt Brock Lesnar gewonnen? Ja, muss ja gewonnen haben, weil Champion ist er auf jeden Fall noch. Wie schütze ich das Stachelschwein vor Angreifern? Da werden die Spitzen ausgefahren. Wenn sich das Stachelschwein angegriffen fühlt, rasselt es mit den hohlen Stacheln am Schwanz. Kommt der Angreifer trotzdem näher, dreht ihm das Stachelschwein blitzschnell sein Hinterteil mit den spitzen Stacheln zu. Ja, das lassen wir gelten. Ja. Oder kommt jetzt was fest? Geschichtliche Fakten. Rechtliche Fakten? Ja, welche Erklärung? Ach, jetzt kommt Bro, ach, herrlich, das war diese Geschichte. Jetzt kommt Brock Lesnar mit dem Gabelstapler angefahren. Ja, das ist ja mal super. Welche Erklärung gaben nordamerikanische Siedler am 4. Juli 1776 ab? Die Unabhängigkeitserklärung der USA. Noch heute feiern die Amerikaner jedes Jahr am 4. Juli den Tag, an dem die Kolonisten sich von England lossagten, da sie keine Volksvertreter an die englische Regierung wählen durften. Ja, das ist richtig. Das gab es ja sogar mal auf dem ein Pay-Per-View-Plakat, wo die X dann quasi die Declaration of Independence. Ja, das war Survivor Series. Das war die letzte Survivor Series in 2009. Als sie auf diesem Panzer reingefahren kam. Ist das nicht länger her? Nein, das war die letzte, als die auf dem Panzer reingefahren kam. Das ist ja komisch, weil ich habe ja das Plakat in N noch da in dem einen Zimmer hängen und ich habe immer den das Eindruck, dass... Das hängt unter der Tür. Nee, es ist so. Ja, dann wird's so sein. Welches Unglück brach im Jahre 79 nach Christus über Pompeji herein? Ah, hier, pass auf. FU gegen Big Show. Heidewitzka. Das sieht schon beeindruckend aus. So, was soll reinbrechen? Wo? Welches Unglück brach im Jahre 79 nach Christus über Pompeji herein? Lass mich mal überlegen. Pompeji, das müsste Vulkanausbruch gewesen sein, ne? Ja. Welcher Vulkan? Ja, Pompeji. Nein. Nee, lass mich mal überlegen. War das der Vesuv oder der Ätna? Einer von beiden. Tippe mal auf den Vesuv. An einem Sommernachmittag 79 nach Christus brach plötzlich der Vesuv aus. Brennende Asche begrub die römische Stadt, einschließlich all ihrer Bewohner, unter sich. Ja, war ja wirklich dann. Das ist korrekt. Historische Ereignisse. Wodurch kam am Ende des Mittelalters ungefähr ein Drittel der damaligen Bevölkerung Europas um? Das war die Pest. 1347 wütete eine Epidemie aus Asien in ganz Europa. Wer angesteckt wurde, war bald von schwarzen Flecken übersät und starb innerhalb weniger Tage. Wegen der schwarzen Flecken sprach man vom schwarzen Tod. Heute wissen wir, dass es sich um die Beulenpest handelte, die durch Flöhe von infizierten Ratten übertragen wurde. Das lassen wir auch gelten. Heidewitzka, das muss für Big Show jetzt unangenehm sein, weil der Brock Lesnar hat jetzt ihn ganz, ganz hoch auf dem Gabelstapler hochgesetzt. Da muss er richtig ein bisschen Panik haben, weil wenn er da runterrutscht, das tut richtig weh. Und jetzt hat er ihn über die Linie gefahren, damit hat er gewonnen. Lässt er jetzt Big Show da oben rumhängen? Eieiei, da kennt der Brock Lesnar aber gar nichts so. Da kennt er aber gar nichts. Ja, tatsächlich. Jetzt geht er raus aus dem Gabelstapler und lässt Big Show da oben hängen. Das muss für ihn unangenehm sein. Warum kamen 1849 so viele Leute nach Kalifornien? In welchem Jahr? 1849. Das könnte auf der Suche nach Gold eventuell sein. Die ersten Goldfunde in Nordkalifornien wurden im Januar 1848 entdeckt. Sobald die Zeitungen darüber berichtet hatten, strömten Abenteurer und Goldsucher aus aller Welt herbei, um ihr Glück zu machen. Es kam zum größten Goldrausch in der amerikanischen Geschichte. Allein 1849 stieg die Einwohnerzahl von Kalifornien von 20.000 auf 100.000 an. Hm, auch richtig. Berühmtheiten. Der italienische Seefahrer Christoph Kolumbus setzte 1492 die Segel, um einen neuen Seeweg nach Indien zu suchen. Was fand er stattdessen? Ja, das ist ja leicht, Amerika. Als Kolumbus nach zweimonatiger Seereise Land entdeckte, glaubte er sei in Indien. In Wirklichkeit war er auf einer karibischen Insel gelandet. Da er jedoch dachte, in Indien zu sein, nannte er die eingeborenen Indios, eine Bezeichnung, die ihm bis heute erhalten blieb. Ja, jetzt gehe ich mal auf die Extras. Oh, das kann ich von hier hinten gar nicht so gut lesen. Womit schockte Charles Darwin 1859 die Welt? Charles Darwin 1859. Das ist eigentlich einfach. Ich überlege gerade, ich glaube, ich verwechsel gerade irgendwas. Ich dachte gerade an Vererbungslehre, aber Charles Darwin war doch was anderes. Das war doch der, war da nicht auch der Entdecker? Der ist bestimmt irgendwie... Vererbungslehre ist nah daran. Evolution. Genau. 1859 wurde ein Buch des englischen Naturforschers Darwin mit dem Titel Über die Entstehung der Arten veröffentlicht. Darin legte er seine Evolutionstheorie von der natürlichen Selektion dar. Seine Behauptung, dass der Mensch vom Affen abstamme, ließ die damalige Welt empört aufschreien. Ja, ist aber so, ne? Obwohl, das wird ja mittlerweile wieder in Frage gestellt. Es gibt ja einige christliche Gruppen, vor allen Dingen in den USA, die die gesamte Evolution sagen, gibt es so gar nicht oder gab es so gar nicht, das stimmt alles nicht, Mensch stammt auch nicht vom Affen ab. Und ich glaube, die Zeugen Jehovas sagen das auch immer schon. Also ist durchaus umstritten. So, jetzt gucken wir uns mal das schöne Stretcher-Match zwischen André und Killer Khan an. Machen Sie das. Welche beiden... Da war der Ring noch deutlich kleiner. Oh ja, das kannst du aber sehen, doch. Eieieiei. Und der Killer Khan, der sieht, das ist so ein Mongole. Das ist schön. Welche beiden großen Komponisten wurden 1685 geboren? 1685, zwei große Komponisten, sagst du. Ja. Im selben Jahr. 1685, ich glaube, Beethoven war später. Ich tippe mal auf Bach und Brahms. Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, die beiden Deutschen, waren die bedeutendsten Komponisten des Barock. Zu Bachs bekannten Werken gehören die Brandenburger Konzerte. Händel komponierte unter anderem die Feuerwerksmusik. Ja, und die Wasserspiele. Händel hätte ich wissen können. Ja, gut, aber okay. Wenigstens einen richtig. So, hier ist was für dich. Welche neue Musikrichtung kam 1960 in England auf und eroberte rasch die Welt? Ja, Rock oder Beat nannte man es ja dann auch. Also Rock'n'Roll mit Bill Haley. Wobei, das war eigentlich fast schon ein bisschen früher, ne? War das nicht schon in den, das, ja, das war in den 50ern? Ne, in den 60ern, das war dann die sogenannte Beat-Musik. Die Beat-Musik, deren erste und wichtigste Vertreter die Beatles waren. Jo. Ja. Bill Haley war in den 50ern schon. Jo. Na, jetzt gibt's auch endlich Essen. Wie heißt die Maßeinheit, in der die Lautstärke angegeben wird? Dezibel. Die Lautstärke eines Tons hängt von der Energie der Schallwelle ab. Sie wird auf einer logarithmischen Skala, der Dezibel-Skala, gemessen. Immer wenn 10 Dezibel zur Basiszahl hinzukommen, verstärkt sich die Lautstärke um das Zehnfache. Ja. So, wie machst du das denn jetzt mit dem Essen? Wir kommen gleich zu der letzten Frage. Okay. Ja, und dann hätte ich ja noch 2 Stunden Diskussionsthema. Wir wollten ja dann in dieser Sendung noch über die Euro-Krise sprechen. Ja, ja. Von der Atmosphäre um die Sonne, der Corona, geht Sonnenwind aus. Was für ein Wind ist das und inwieweit betrifft er die Erde? Von was der Sonne? Von der Atmosphäre um die Sonne, der Corona, geht Sonnenwind aus. Was für ein Wind ist das und inwieweit betrifft er die Erde? Solarer Wind oder Sonnenwind besteht aus geladenen Teilchen. Das Magnetfeld schützt die Erde weitestgehend vor diesen Winden, ruft aber manchmal an den Polen magnetische Stürme und Polarlichter hervor. Ja, das fand ich nicht so. Aber wieder was gelernt. Aber ansonsten, ich glaube, ich hatte nur 2 oder 3 falsch, ne? Du hast 20 von 24 Antworten richtig. Nee, bei einem hatte ich eine halbe Antwort richtig. Ja, das haben wir als Ganze gewertet. Mit Bach und Brahms und Bach statt Bach und Händel. Wie hast du das gewertet? Achso, ne, das gilt als falsch. Naja, gut, das gilt als, also da würde ich mal sagen 20,5 von 20. Nee. Ja, klar, weil die Hälfte der Antwort hatte ich ja richtig. Nee, das gibt's nicht. Hat ja jeder mitgehört jetzt. Achso, wir müssten noch besprechen, was denn das, erstmal musst du mal sagen, wie ist denn der Pol auf der, nicht der Pol, sondern der Poll heißt es ja, glaube ich, die Abstimmung auf deiner Webseite ausgegangen. Du hast ja die Frage gestellt, ob, wie das den Leuten gefällt, dass die WWE jetzt so viele Gimmick-Pay-Per-Views macht. Dass die Leute dann gesagt haben, finde ich schlecht. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht durch. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgegangen ist. Noch läuft das ja auch noch. Ja, achso, ich dachte, wir machen jetzt bei der Sendung mal das Ergebnis und dann machen wir mal die Besprechung, was als nächste Frage gestellt wird. Nee, noch nicht. Das können wir morgen machen. Ja, aber ich weiß schon, was man als nächste Frage stellen könnte. Das wäre aber dann auch besser, wenn man das morgen erst stellt, weil morgen wissen wir da mehr drüber. Ja, ich bin gespannt auf den Pay-Per-View. Ich bin interessanterweise auch gespannt und ich finde das auch gut, dass es ein ganz normaler Pay-Per-View ist und kein Gimmick-Pay-Per-View. Weil diese Gimmick-Pay-Per-Views auf die Dauer nerven die und ich bin ja mal gespannt. Ich glaube, danach kommt dann Money in the Bank, ne? Nee, Fatal 4-Way. Fatal heißt ja auch so. Der heißt auch so, ja. Hoffentlich gibt es da nicht nur Fatal 4-Way. Na, ich denke, die Championship-Matches oder nur der Main-Event. Na, hoffentlich. Und, aber danach kommt dann Money in the Bank, weil ich meinte neulich schon irgendwie so eine Anzeige gesehen. Ja, ich auch. Genau. Aber hinten auf dem neuen WWE-Magazin ist Werbung für Fatal 4-Way, deshalb wird das wohl als nächstes kommen. Ja. Also bei Money in the Bank bin ich mal wirklich gespannt, wie sie das jetzt machen. Ob ich auch. Sie einfach nochmal ein Money in the Bank Match machen, wie ich bei hoffe nicht. WrestleMania oder ob es sogar mehrere gibt, ob es um verschiedene Sachen gibt, die man da abhängen muss, da bin ich mal gespannt. Da bin ich noch nicht überzeugt, dass das ein Erfolg wird. Nee, ich auch nicht. So, Thomas, hast du Portugal the Man schon gehört? Was habe ich gehört? American Ghetto. Habe ich gehört? Hervorragend. Ja. Also ich habe die Vermutung, wenn nichts Dramatisches mehr passiert, dass Portugal the Man bei mir zum zweiten Mal hintereinander Album des Jahres wird. Das denke ich auch. Ja. Man muss mal gucken, was jetzt noch kommt. Aber ich bezweifle, dass da jemand mithalten kann. Ich auch. Ich habe aber auch gehört, deshalb auch diese ganzen Schwierigkeiten, das zu bekommen. Ich habe aber auch tatsächlich gehört, dass es jetzt dass sie jetzt mit diesem Album zu einer kleineren Plattenfirma gewechselt sind. Mhm. Und ich vermute, dass es deshalb auch schwieriger ist, die als CD zu bekommen. Aber man kann sich die als Download direkt auch auf der Website von Portugal the Man kaufen. Habe ich gesehen. Da haben die im Prinzip so dasselbe System, was auch die Cowboy Junkies haben. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass tatsächlich jetzt, wo es den Plattenfirmen schlechter geht, dass viele Musikgruppen jetzt dazu übergehen, das quasi selber in die Hand zu nehmen und dann gar nicht mehr als CDs, sondern direkt über ihre Webseiten zu vertreiben. Das finde ich nicht gut. Ich glaube schon, dass es kommt, weil ich habe den Eindruck, dass sich auch so bei Saturn wird die Auswahl immer schlechter und bei Megamarkt wird es immer schlechter. Dadurch, dass die Auswahl schlechter wird, wird wahrscheinlich eher noch weniger in CDs gekauft und die Downloads, die nehmen auch immer mehr zu. Also ich vermute eher, das kann sein, gut finde ich aber nicht. Es ist, wird so auch schlechter zu finanzieren sein, da man jetzt ja nichts mehr verkaufen kann dann. Wieso kann man nichts verkaufen? Ich kann einen Download nicht verkaufen. Für 9 Dollar das Album online verkaufen? Ja, natürlich. Das machen die doch? Ja, natürlich. Nee, ehrlich? Ja. Also auf deren Webseite kannst du das Album kaufen. Du gibst dann, so wie war das auch bei der Cowboy Junkies. Du musst dann halt mit Kreditkarte da die Daten angeben und du kannst das dann in verschiedenen Formaten runterladen. Und die bieten das unter anderem an als MP3 mit hoher Auflösung, also 320 Kilobit, oder dann als FLAC-Datei. Das ist im Prinzip so ein, die Dateien sind dann größer, das ist im Prinzip so ein eigenes Audioformat, was fast CD-Qualität hat, oder auch als Apple-Format. Und das Booklet wird dann quasi als PDF-Datei mitgeliefert. Und das kann man dann verkaufen angeblich? Du kannst das kaufen bei denen. Verkaufen kaufen kannst du es nicht, aber... Ich redete von verkaufen, weil ich ja die Sachen verkaufe und mir so meine große Musiksammlung finanzieren kann. Ach so, nee, das kannst du nicht mehr machen. Das ist wahrscheinlich auch, weiß ich gar nicht, ob das wirklich so legal ist. Ja, das ist mir auch relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis du dann ins Gefängnis kommst, dann ist es hier nicht mehr. Die hatten bei Mediamarkt die neue Dead Weather CDs, hier auf, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, für 9 Euro im Angebot. Dummerweise habe ich die noch nicht mitgenommen. Ich habe gestern im Sunday Service Podcast ein Stück aus dem Album gehört. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich hätte das mal mitnehmen sollen. Ich habe gesagt, ach, du hast noch so viel, aber für 9 Euro hätte ich mir das mal wirklich mitnehmen sollen. Also ich finde nicht gut. Ja, ich habe sie nicht mitgenommen bei Mediamarkt, wo ich dann noch war. Da war die, war mir die zu teuer. Die hatte, glaube ich, irgendwie 15 Euro oder was. Da war mir zu teuer. Und da habe ich auch darauf spekuliert, dass ich die eventuell mal von dir ausleihen kann. Mal gucken, ob das noch kommt. Mhm. Weil die interessiert mich schon. Also wenn ich nochmal nach Mediamarkt komme, innerhalb der Zeit, wo die so billig ist, dann werde ich mir die mitnehmen. Also ich habe mir gestern noch bei Amazon eine CD bestellt. Mhm. Die, von einer Gruppe, die, von der ich noch nie was gehört habe. Beziehungsweise das ist gar nicht eine Gruppe, sondern das ist nur eine Einzelperson, der sich einfach so benannt hat. Das heißt The Villager oder Villager. Der Name des Albums war mir jetzt nicht so klar und da habe ich auch in dem Sunday Service Podcast, da haben sie zwei oder glaube ich drei Stücke davon gespielt und da wusste ich sofort, nachdem ich das erste Stück gehört habe, das musst du unbedingt haben. Das mhm. werde ich dir dann mal vorspielen. Ja. Wenn ich die habe. Also das könnte so eine Entdeckung sein. Der hat mir sowieso, also der letzte Sunday Service Podcast hat mir ausgezeichnet gefallen, vor allen Dingen die letzte Stunde. Mhm. Ja, also wirklich hervorragende Musik ausgesucht. Das ja. ist immer, das Gefährliche ist nur, wenn du das hörst, dann kommst du immer zu viel auf den Geschmack. Na, das müsstest du eigentlich auch noch kaufen, das auch. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, genau wie bei Musikzeitungen, wenn du die liest und denkst. Das stimmt wirklich, okay. Ja. Möglichst wenige Musikzeitungen holen, das ist ein ganz wichtiger Tipp für Leute, die viel Musik hören. Ich habe mir jetzt auch erstmal nichts mehr geholt in der Hinsicht. Ich gehe da meistens kurz da beim Bahnhof und guck mal immer an, was das Album des Monats ist. Und ansonsten versuche ich dann nur auf den Online-Seiten der Musikzeitung zu gucken. Mhm. Hast du übrigens schon was gehört von dem dritten und letzten Album von LCD Sound System? Das ist im Musikexpress-Album des Monats und ist von einigen extrem bejubelt worden und einige wenige haben das ein bisschen kritischer gesehen als die erste. Habe ich gesehen, war auch auf Spiegel Online? Ja. Nee, habe ich noch nichts von gehört. Also ich habe gestern zwei Stücke gehört, die haben mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Die hatte ich nämlich auch in der Hand und dann am Ende habe ich mich dann aber entschieden, komm, die Back in Black, die wolltest du sowieso immer mal auf CD haben, die kosten nur 9,90 und dann habe ich gesagt, komm, dann nimmst du die mit, statt jetzt noch eine neue, teure CD für 15 oder 16 Euro zu holen. Mhm. Die National hatte ich auch erst in der Hand, würde mir auch noch... Ja, die hatten sie bei uns ja nicht mehr. Erst nicht. Die wurde dann von Mediamarkt wohl mal bestellt. Die sollte dann nochmal ankommen. Ich habe da jetzt auch gar nicht wieder nachgeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben sie Pech gehabt, das hätten sie früher machen sollen. Ja. Die von den Fools, die würde mich noch reizen, aber da müsste ich, glaube ich, müsste ich mir eigentlich beide dann kaufen, die erste und die zweite. Mhm. Ich glaube, die erste von den Fools, hast du die gesehen, die neue von den Fools? Nee, bisher noch nicht. Also mich interessiert ja erstmal die Dutch Weather. Und die ist, also da habe ich ein paar Stücke gehört, die gefallen mir auch recht gut. Wobei auch einige da sagen, ganz so gut wie die erste wäre die nicht. Die erste ist ja damals mal von dem Christian Bruns zu seiner Lieblingsplatte des Jahres genannt worden. Mhm. Was ich jetzt letztens bei Mediamarkt noch gesehen hatte, war die das Album von Mike Patton mit dieser Weltkugel auf dem Cover. Ja, da weiß ich aber gar nicht, was der jetzt für Musik macht, weil der macht ja immer sehr unterschiedliche Musik. Der hat ja früher bei dieser Gruppe, na wie hieß sie noch, die diesen Hit Easy hatten, Faith No More, da hat er ja dann gesungen, da war er ja der zweite Sänger. Mhm. Das war ganz interessant. Die hatten, als die noch den schwarzen Sänger vor ihm hatten, da hatten die ein ganz tolles Stück, das hieß It's a Dirty Job, but Someone's Got to Do It. Das war ein hervorragendes Rockstück. Und kurz danach haben sie den Sänger ausgetauscht. Da ist dann Mike Patton gekommen. Und dann erst, nachdem sie den Sänger ausgetauscht hatten, wurde dieses Stück überhaupt auch so ein großer Erfolg. Und dann kam Mike Patton und dann war ja das nächste Album, was sie rausgebracht haben, und das war ein Riesenhit. Das war ja damals diese ganze Crossover-New-Metal-Geschichte mit, weiß ich nicht, da gab es ja dann noch so Gruppen wie 24/7 Spice und sowas. Hattest du die Shout-Out-Louds jetzt eigentlich schon mal gehört? Und dann der Mike Patton ist ja dann, später hat er ja teilweise auch so Experimentalmusik gemacht. Ich glaube, der hat mal ein Album gemacht, wo so gut wie kaum richtig vernehmbarer Gesang, und das ganze Album ist ein langes, 70 Minuten langes, durchgehendes Stück. Mhm. Und jetzt weiß ich aber nicht, was jetzt dieses ist. Ob das jetzt auch wieder mehr eingängige Rockmusik ist oder ob das auch mehr sowas ist, experimental, was sehr schwer zu hören ist. Hast du da irgendwas drüber gelesen? Also in der Visions hat sie eine recht gute Wertung bekommen. Und kann man aus dem, was sie als Kritik geschrieben haben, irgendwas ableiten? Ob das kann mich da jetzt nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Also. Hattest du die Shout Out Louds jetzt schon mal gehört? Die finde ich hervorragend. Ja, die ist super. Also die finde ich wirklich, das ist auch mit so eines der besseren Alben aus diesem Jahr. Ja. Bei der Die Sterne teilst du meine Meinung, dass sie nicht so fantastisch ist? Die Sterne habe ich, glaube ich, zweimal gehört und dann war es genug. Also ich finde sie interessanterweise besser als erwartet. Ich hatte ganz große Befürchtungen, dass das furchtbarer Mist ist. Also furchtbarer Mist würde ich nicht sagen, aber es wird mir auf die Dauer ein bisschen zu eintönig. Ja, stand ja auch in meiner Bewertung. Also so diese Texte mit diesen Slogans, das finde ich so ganz nett eigentlich. Das ist ja, also beim ersten Hören dachte ich auch, die ist ja richtig gut, aber dann, dann nahm es auch schnell ab. Ja. Ich habe mir jetzt ja noch neu geholt, ja, so Marina in the Diamonds, hatte ich ja schon mal gesagt, ich hatte mir jetzt noch gedownloadet bei Amazon, weil die recht billig war, die Lights von der Ellie Goulding. Die habe ich mal gesehen, weiß ich aber auch gar nicht, was das für Musik ist. Die war letztens bei TV Total, das war recht gut. Total gucke ich ja nicht, das ist mir immer zu spät. Ja, ich nehme mir das jetzt ja mal auf und gucke das dann, ja. Ja, nee, ich habe ja kein Video- oder DVD-Rekorder. Und von nee, ich auch nicht mehr, ist ja egal, du. Guck ich das nicht. Man könnte sich das ja im Internet irgendwie auf YouTube oder so angucken, aber... Nicht, nee, also ganz die Teile haben sie da, glaube ich, gar nicht. Naja, das gucke ich jetzt nicht. Aber ich glaube, heute Abend werde ich mal, das geht ja in einer halben Stunde dann schon los, heute Abend werde ich mal wieder ganz klassisch, was ich seit langer Zeit nicht mehr gemacht habe, hier abends Wetten, das gucken. Ja, und genau deshalb müssen wir jetzt auch aufhören, damit ich vor dem Pay-Per-View die Sendung noch reinstellen kann und auch Wetten, das noch gucken kann. Ich glaube, wir sind auch schon wieder viel zu lang geworden. Was haben wir denn eigentlich jetzt für eine Aufnahmezeit? Fast schon anderthalb Stunden, mehr oder weniger fast. Das ist schon fast wieder ein bisschen lang. Und Judgment Day ist jetzt auch schon vorbei. Ich habe jetzt gerade aufs Fernsehprogramm auf Bonn direkt umgeschaltet. Ach so, ja, wir wollten ja noch die Europakrise, die Euro. Damit verabschieden, ja, das können wir morgen machen, wenn wir nach dem Pay-Per-View noch Zeit haben, dann diskutieren wir hier eine Runde. Damit nehmen wir jetzt morgen nach dem Pay-Per-View auf, weil du vorhin gesagt hast, das würde eventuell nicht klappen. Habt ihr morgen wieder Arbeit? Ich glaube, wir werden wohl morgen nach dem Pay-Per-View direkt noch eine Sendung aufnehmen. Denke ich mal. Wir werden das dann morgen per E-Mail mal darüber gucken, wann wir das und wie wir das schaffen. Ja, also ich habe vor, morgen gleich um pünktlich so gegen 7 oder so aufzustehen. Ja, das hängt ja davon ab, wann die Leute hier aufstehen. Ich denke, so früh wird das bei mir nicht sein. Aber ich werde zusehen, dass ich dann direkt an den PC komme. Und ich werde mal gucken, dass ich wahrscheinlich so gegen, wenn ich dann erstmal morgens ein bisschen gelesen und Tee getrunken habe, dass ich so gegen 9 oder so hoffentlich, wenn das alles mit meiner Aufnahme von Sky klappt, das gucken kann. Ja, ich hoffe, das wird bei mir auch nicht viel später, aber ein bisschen später wird es wohl schon. Damit verabschieden wir uns von euch heute. Irgendwas war noch von dir. Ja, das ist jetzt... Nee, du. Eure Bodenarbeiten da gestern geklappt haben und ob der Boden da neue Boden bei euch... Da wird heute noch dran gearbeitet. Also die bis vor kurzem waren die dann noch. Das ist jetzt fertig mit Tapete und so. Ich kann mir das dann nachher mal angucken gleich. Wenn wir denn jetzt mal aufhören. Damit verabschieden wir uns von euch. Das war Dropkick Drama wieder mal viel zu lang. Thomas verabschiedet sich auch von euch. Ich sage tschüss. Und Thomas hat das Schlusswort. Bonjour, Armbanduhr.